10. Juli, abends. Wie war dein Tag heute? Bertram lässt sich mit seiner Antwort Zeit. Er blickt seine Freundin Christine an. Er hat sie bei einem Gastspiel des Orchesters des Staatstheaters in Budapest kennengelernt. Sie ist zweite Violinistin und einige Jahre jünger als er. Sie träumt von einer gemeinsamen Karriere in Berlin. Ungeduldig wiederholt sie ihre Frage. Bertram beantwortet die Frage nicht. Ich mache uns erst einmal einen Drink. Was möchtest du trinken? Bertram wartet die Antwort nicht ab. Er geht in die Küche und kommt mit einer Flasche Rotwein zurück. Auf uns, sagt er leise. Beide sitzen auf der Couch. Christine lässt nicht locker. Ich merke doch, dass du etwas auf der Seele hast. Sprich mit mir. Heute Morgen hatte ich Probe mit Toni Kröger. Ich war nicht gut drauf. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Weißt du, seine Stimme klingt traurig. Bertram umarmt seine Freundin. Rede ganz einfach. Der Intendant hat mich vor der Probe zu sich gebeten. Wir hatten ein längeres Gespräch. Er ist mit meiner Arbeit zufrieden, aber... Bertram macht eine kleine Pause. Es geht um die Premiere. Der Intendant und der Regisseur haben sich noch nicht entschieden, ob ich oder Giuseppe singen wird. Ich habe allmählich die Nase voll, hier am Theater immer nur die zweite Besetzung zu sein. Ich singe genauso gut wie Giuseppe. Ich komme mir wie ein Fußballspieler vor, der bei wichtigen Spielen auf der Ersatzbank sitzt und nur manchmal nach der Halbzeit auf das Spielfeld darf. Christine unterbricht ihn. Schatz, du singst und spielst viel besser als dein Kollege. Ich finde es ungerecht, dass stets Giuseppe bevorzugt wird. Der Intendant hat mir außerdem erzählt, dass zur Premiere einer der wichtigsten Musikagenten Deutschlands anwesend sein wird. Du weißt, was das für uns bedeuten kann. Bertram und Christine rücken noch näher zusammen. Sie schweigen. Beide haben dieselben Gedanken, denselben Traum, auf einer großen Bühne in einer großen Stadt zu stehen. Erfolgreich. Sie als erste Geigerin in einem der besten Orchester der Welt, er als umjubelter Tenor, der sich seine Rollen aussuchen kann. Endlich die Nummer eins sein. Bertram und Christine wissen, dass die guten Jahre eines Tenors nicht ewig dauern. Was kann ich bloß tun, damit ich in der Premiere singe? Fragt Bertram fast mutlos seine Freundin. Christine lächelt. Ich habe schon eine Idee. Lass mich mal machen. Du wirst schon sehen. Alles wird gut, das verspreche ich dir. Christine steht auf, geht in die Küche und holt aus dem Kühlschrank eine Flasche Champagner. Kapitel 3. 13. Juli abends. Giuseppe, du kommst spät. Haben die Proben so lange gedauert? Ja, wir sind gar nicht so weit, wie wir wollen. Alles zieht sich hin. Aber jetzt bin ich da. Reden wir von etwas anderem. Hast du schon alles geregelt? Fragt Clara. Geregelt? Was geregelt? Was gibt es zu regeln? Ich verstehe dich nicht, sagt Giuseppe. Hast du mit deiner Frau gesprochen? Insistiert Clara. Ach, das meinst du? Noch nicht. Es reicht. Es ist nicht eilig. Es ist nur eine Nebensache. Ist so gut wie geklärt, antwortet Giuseppe. Für mich ist es keine Nebensache, sondern die Hauptsache. Wie können wir zusammenziehen, wenn du deiner Frau nicht sagst, dass du dich von ihr trennen willst? Will Clara wissen. Ich liebe dich. Das ist das Einzige, was zählt. Überlegen wir uns lieber, wohin wir umziehen wollen. In die Stadt oder an den Stadtrand. Eine schöne Wohnung stelle ich mir vor. Nein, keine Wohnung, ein Häuschen mit Garten auf dem Land. Es ist gemütlicher, idyllischer. Dann können wir bei schönem Wetter im Garten sitzen, grillen, Rotwein trinken. Oh, hast du daran gedacht, dass das Theater mitten in der Stadt liegt und wir lange fahren müssen, um zur Arbeit zu kommen? Abends nach der Vorstellung habe ich keine Lust, Stunden zu fahren. Vor allem im Winter, wenn es glatt ist. Du hast nicht jeden Tag eine Vorstellung und es ist auch nicht jeden Tag Winter und wir haben nicht jeden Tag Glatteis. Wir wollen den Augenblick genießen und uns nicht streiten. Giuseppe guckt Clara an und lächelt ihr zu. Ich liebe dich über alles und warte den ganzen Tag auf deinen Besuch oder auf unsere Treffen, auf deine Umarmung, auf deine Küsse. Übrigens, was wollte Christine von dir? Fragt Clara abrupt. Christine, weiß ich nicht. Ich habe nicht mit ihr gesprochen, antwortet Giuseppe. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, ist sie in deiner Nähe. Das kommt mir verdächtig vor. Kapitel 4. 17. Juli, abends. Natalie Bezauber wartet zu Hause ungeduldig auf ihren Mann Giuseppe. Er müsste schon längst zurück sein. Seine Proben dauern immer länger. Es kommt ihr merkwürdig vor. Endlich hört sie seinen Schlüssel in der Tür. Sie freut sich. Hallo, begrüßt sie ihn. Giuseppe geht jedoch nicht ins Wohnzimmer, um sie zu grüßen, sondern verschwindet im Badezimmer. Ihr habt heute wieder lange geprobt. Willst du mir nicht einmal einen Kuss geben? Sie bekommt keine Antwort und hört nur das Wasser in der Dusche fließen. Sie ärgert sich. Neuerdings fühlt sie sich von ihrem Mann vernachlässigt. Sie hört, wie er aus dem Bad kommt und geht zu ihm. »Hm, du riechst gut«, sagt sie. »Klar, ich habe gerade geduscht«, antwortet er unfreundlich. »Bekomme ich keinen Kuss von dir?« »Wir haben uns schon heute Morgen gesehen«, weist er sie ab. Dieser letzte Satz bringt sie auf die Palme. »Kurz, nur kurz haben wir uns gesehen, sehr kurz.« »Ich habe morgens nicht so viel Zeit, das Theater frisst mich auf.« Natalie klagt. »Wir haben überhaupt kein Privatleben mehr. Du lebst im Theater, für das Theater. Ich glaube, ich gehe zu den Proben, damit ich dich sehen kann.« »Willst du mir nachspionieren?« murmelt er. »Nein, nein, nur ein bisschen mit dir zusammen sein. Wir könnten nach den Proben zum Ägypter gehen.« »Das bringt doch nichts. Ich weiß gar nicht, wie lange wir proben müssen. Außerdem hat Bertram Probleme mit seinem Auto. Ich habe angeboten, ihn nach Hause zu fahren.« »Vielleicht kann ihn jemand anders mitnehmen und wir machen uns einen gemütlichen Abend. Ich weiß schon, was ich essen möchte und auch, wo ich wieder sitzen werde. Nämlich unter diesem Zelt, das...« »Nein und nein, versprochen ist versprochen. Ich fahre Bertram nach Hause. Geh mit deiner Freundin ins Restaurant, wenn dir so viel daran liegt«, schreit Giuseppe. Tränen rollen langsam über die Wangen von Natalie. Sie steht auf. Sie will nicht, dass ihr Mann sie weinen sieht. Ein undefinierbarer Schmerz quält sie. Zuerst hatte sie gedacht, dass der Stress wegen der Proben und der anstehenden Premiere der Grund war, warum Giuseppe so merkwürdig war. Aber allmählich denkt sie, dass er vielleicht eine Geliebte hat. Eifersucht bohrt sich in ihr Herz. Sie hält es nicht mehr aus. Sie muss es genau wissen. Sie nimmt das Telefonbuch und sucht unter Privatdetektive. Sie liest verschiedene Namen. Welchen soll sie aussuchen? Sie wählt die erste Nummer, besetzt. Die zweite Nummer, nur ein Anrufbeantworter. Dann fällt ihr ein Name auf, Patrick Reich. So ein klangvoller, witziger Name. Sie wählt die Nummer. Privatdetektiv Patrick Reich, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Kapitel 5. 19. Juli, nachmittags. Die Stimmung in der Theaterkantine ist gut. Bertram feiert seinen Geburtstag. Er hat einige seiner Sängerkollegen und Mitglieder des Orchesters zu Kaffee und Kuchen eingeladen. »Alles Gute zum Geburtstag!« Giuseppe Di Rossi gratuliert als Erster. »Den wievielten Geburtstag feierst du heute?« Giuseppe weiß genau, dass Bertram aus seinem Alter ein Geheimnis macht. »Man ist so alt, wie man sich fühlt, und ich fühle mich zurzeit sehr gut«, antwortet er ausweichend. »Möge die Hälfte deiner Wünsche in Erfüllung gehen, lieber Bertram. So bleibt es spannend.« »Wie meinst du das, Giuseppe?« »Naja, ich wünsche dir den Erfolg, den du verdienst. Noch einmal alles Gute.« Bertram weiß nicht, wie er darauf reagieren soll. Er setzt sich wieder hin. »Was hat hier Giuseppe gesagt?«, will Christine wissen. »Nichts von Bedeutung«, antwortet Bertram. »Die üblichen dummen Sprüche, die er immer von sich gibt. Du kennst ihn ja.« Madeleine, die Sängerin, die Carmen singt, steht auf und klopft mit der Kuchengabel an die Kaffeetasse. »Lieber Bertram, im Namen aller Kolleginnen und Kollegen möchte ich dir zu deinem Geburtstag alles Gute wünschen, Gesundheit natürlich und viel Erfolg. Dein Publikum liebt dich und so soll es auch bleiben.« Giuseppe hustet. Er versteht seine Kollegin nicht. Er ist doch der Publikumsliebling. Christine schaut Giuseppe böse an. Sie hat seinen Husten richtig verstanden. Sie macht gute Miene zum bösen Spiel. »Möchten Sie noch Kuchen, Herr Di Rossi?« »Gerne, er schmeckt köstlich. Haben Sie ihn gebacken?« »Nein, aber ich habe dem Kantinenwirt das Rezept gegeben.« Der Intendant schaut kurz vorbei, um Bertram zu gratulieren. Die Unterhaltungen werden lauter, Theaterwitze machen die Runde. »Kennt ihr den schon?« fragt Giuseppe. »Der Held des Stückes muss sterben. Er soll mit einer Pistole erschossen werden.« Alle lachen. In das Gelächter ruft Giuseppe laut: Kennt ihr den neuesten Witz? Also, der beliebteste Sänger des Staatstheaters? Das kann ja lustig werden, denkt Christine. Jetzt redet er bestimmt über sich selbst. Giuseppe ist aufgestanden. Er stützt sich mit beiden Händen auf den Tisch. Die Gäste warten darauf, dass Giuseppe weiterredet. Er fasst sich mit der rechten Hand an den Hals. Mit offenem Mund steht er hilflos da und starrt auf die Menschen. Er ringt nach Luft. In der Kantine ist es still geworden. Giuseppe kann sich nicht mehr auf den Beinen halten. Er verliert das Gleichgewicht und fällt auf den Boden. Kurze Zeit später ist der Notarzt da. Im Krankenwagen kommt Giuseppe wieder zu Bewusstsein. Er bleibt zur Beobachtung einen Tag im Krankenhaus. Nach einigen Untersuchungen steht die Diagnose fest: allergische Reaktion auf Nüsse. Als Giuseppe das Untersuchungsergebnis erfährt, geht ihm ein Licht auf. Bis zur Premiere sind es nur noch wenige Wochen. Kapitel 6. 21. Juli vormittags. Ich fahre diese Strecke sehr gern. Die Landschaft ist so schön, sagt Konstanze. Ja, der Wald hat etwas Beruhigendes. Patrick setzt den Blinker und parkt. Du lieber Gott, wir sind nicht die Einzigen, die im Park spazieren gehen wollen. Konstanze zeigt auf die zahlreichen Autos, die vor der Saberburg stehen. Der Park ist so groß, keiner wird uns stören. Komm, wir joggen ein Stündchen und dann gehen wir essen, schlägt Patrick vor. Ja, ja, ich weiß, wie sonst. Wir joggen, dann laufen wir eine Runde, um uns abzuwärmen, und wir besprechen deinen neuen Fall, und erst dann sind wir normale Menschen, lacht Konstanze. Übertreibe nicht, Konstanze. Patrick gibt ihr liebevoll einen Kuss. Beide laufen los. Sie joggen mindestens einmal die Woche zusammen. Beide verstehen sich wirklich gut. Sie haben sich durch Zufall kennengelernt. Sie haben gemeinsam einen Französischkurs in der Volkshochschule besucht. Aus der Liebe zur französischen Sprache wurde die Liebe zwischen Patrick und Konstanze. Er ist zwar 10 Jahre älter als sie, aber der Altersunterschied stört ihn nicht. Es ist sehr warm an diesem 21. Juli. Patrick und Konstanze freuen sich auf ein großes Glas Bier und auf das Essen. Bei dem Gedanken läuft ihnen das Wasser im Munde zusammen. Es ist mittlerweile 13.30 Uhr geworden. Das Restaurant ist nicht mehr so voll. Deutsche essen lieber früh. Kennst du dich im Theater aus? Fragt Patrick seine Freundin abrupt. Ich gehe gern hin, wenn du das meinst, und wenn es eine Einladung ist, sage ich sofort ja, danke, erwidert Konstanze begeistert. Kann eine werden, so habe ich es nicht gemeint. Aber eine gute Idee ist es schon. Ich dachte mehr an das, was sich hinter den Kulissen abspielt, an das Leben im Theater, die Schauspieler, Sänger und so, sagt Patrick leicht verlegen. Oh nein, genauso wie ich es gesagt hatte. Dein neuer Fall, nicht wahr? Wir gehen nach den Theaterferien ins Theater, versprochen. In die Oper. Ja, in die Oper, das ist besser, sagt Patrick ganz schnell. Also, ich kombiniere. Du brauchst mein Licht, um deinen neuen Fall zu beleuchten. Dieser Fall hat etwas mit dem Theater, genauer gesagt mit der Oper, zu tun. Stimmt's oder habe ich recht? Antwortet Konstanze, die ihren Freund durchschaut hat. Ja, stimmt. Stell dir vor, Giuseppe ist ein Supersänger, ein Tenor, Mitte 40, mittelgroß. Er hat einen kleinen Bauch, blonde Haare, die nach hinten gekämmt sind, trägt schwarze Kleidung, einen weißen Seidenschal, einen Borsalino-Hut, flirtet gern, also ein Charmeur. Den kann ich mir gut vorstellen, Konstanze hört gespannt zu. Dieser Mann scheint eine Geliebte zu haben, Clara. Und eine Ehefrau hat er noch, Natalie. In seiner Nähe ist oft noch eine Frau, Christine. Giuseppe macht den 3 Frauen Geschenke, Blumen und so. Konstanze macht große Augen. Ein richtiger Latin-Lover. Ja, das scheint aber nicht jedem oder nicht jeder zu gefallen. Er ist nämlich ohnmächtig geworden, nachdem er ein Stück Kuchen beim Geburtstag seines Kollegen Bertram gegessen hatte. Jetzt sind Gerüchte im Umlauf. Einige denken, dass jemand Giuseppe schaden bzw. ihn aus dem Weg haben wollte, erklärt Patrick, der jetzt wie ein Detektiv spricht. Was hat Bertram damit zu tun? Ich verstehe nicht. Interessiert er sich auch für Männer? Fragt Konstanze. Ach, wo denkst du hin? Nein, Bertram ist sein beruflicher Konkurrent. Ist er auch ein gut aussehender Mann?

Halten Sie es für möglich, dass es neben Clara Fall noch eine andere Frau im Leben Ihres Mannes gibt? Eine Frau, die auch im Theater arbeitet? Ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben kann oder nicht. Wer soll die andere Frau sein? Christine Tregantin. Als Natalie Bezauber antworten will, klopft es an der Tür. Der Arzt und eine Krankenschwester kommen zur Visite. Patrick Reich verabschiedet sich schnell von seiner Klientin und verlässt das Krankenhaus mit unbeantworteten Fragen. Kapitel 10. 19. September. Patrick Reich betritt den Mitarbeitereingang des Staatstheaters. Er nickt dem Pförtner zu und geht weiter. Er will mit Giuseppe reden. Er läuft zu den Garderoben und beobachtet die Schilder. Da, Giuseppe Di Rossi steht auf der dritten Tür. Bevor er anklopft, sieht der Detektiv, dass die Tür einen Spalt offen steht. Das Zimmer ist dunkel. Als guter Detektiv beobachtet er erst einmal das Geschehen im Zimmer. Im Spiegel sieht er einen Schatten, der in den Schubladen wühlt. Plötzlich zieht der Schatten eine Flasche hervor. Dann verschwindet er aus Patricks Sichtfeld. Als die Person hinauskommt, steckt sie rasch ein Fläschchen in ihre Tasche. Patrick wartet, bis sie weg ist und betritt die Garderobe. Zu schnell, er hat sie nicht erkannt. Auf dem Garderobentisch steht eine halbvolle Whiskyflasche. Er hat ein ungutes Gefühl. Patrick erinnert sich an die Bemerkung von Natalie. Giuseppe benutzt kein Mundwasser wie andere Sänger. Vor Auftritten gurgelt er immer mit einem Schluck Whisky gegen Mundgeruch. Patrick Reich nimmt die Flasche an sich. Er beschließt, ein paar Menschen zu befragen. Es ist Probe, zurzeit wird keiner zu sprechen sein. Am Ausgang bemerkt er Clara Fall. Patrick betrachtet sie. Sie ist kleiner als Natalie und extrem schlank. Ihre kurzen blonden Haare passen perfekt zu ihrem violetten Lippenstift, der ihre vollen Lippen betont. Sie ist sehr modern angezogen. Ihre engen Jeans sitzen extrem tief. Ihr T-Shirt beginnt oberhalb der Taille und sitzt ebenfalls sehr eng. Ihr tiefer Ausschnitt ist nicht zu übersehen. Sie betrachtet Patrick Reich und sagt zwischen zwei Zigarettenzügen: Sind Sie der Schnüffler von Natalie? Patrick Reich nickt. Ihre Stimme klingt auffallend vulgär. Sie wollen wissen, ob ich mit Giuseppe schlafe. Soll ich ehrlich sein? Nicht mehr. Ich glaube, Christine ist sein neuer Liebling. Aber glauben Sie mir, er kehrt zu mir zurück. Sagen Sie Natalie das. Patrick ist sehr erstaunt über ihre offene, gewöhnliche Art. Er schaut sehnsüchtig auf ihre Zigarette. Für Constanze hat er aufgehört zu rauchen. Ich wollte Sie etwas anderes fragen. Waren Sie bei dem Unfall von Frau Bezauber dabei? Nein, als ich ankam, lag Natalie schon am Fuß der Treppe. Wissen Sie zufällig, was genau passiert ist? Nein. Meinen Sie, dass Herr Di Rossi seine Frau vielleicht geschubst haben könnte? Zuerst dachte ich das. Als ich dies Giuseppe jedoch sagte, widersprach er mir. Er wollte sogar zu seiner Frau zurückkehren. Da hat er mit mir Schluss gemacht. Wissen Sie zufällig noch, wann das war? Am Tag des Unfalls. Ich glaube, es war der 4. September. Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Wiedersehen. Tschüss, Herr Schnüffler. Patrick geht fort. Er will Natalie anrufen. Vielleicht freut sie sich über die Neuigkeiten. Kapitel 11. 20. September, 18.30 Uhr. In einer Stunde beginnt die Generalprobe. Mitglieder des Orchesters und Sängerinnen und Sänger halten sich in der Kantine auf. Sie tragen schon die Kostüme, in denen sie bald auftreten werden. Ein buntes Bild. Ferienerinnerungen an Spanien werden wach. Carmen hat Kastagnetten mitgebracht und übt. Noch 30 Minuten bis zum Beginn der Generalprobe, tönt es aus einem Lautsprecher. Die Nervosität steigt. Es wird lauter in der Kantine. Abseits von den anderen sitzen an einem kleinen Tisch Bertram und seine Freundin. Christine redet auf ihren Freund ein. Sie hält seine Hände. Im Theater ist es längst kein Geheimnis mehr, dass die beiden ein Paar sind. Als Bertram drei Tage zuvor die Nachricht erhielt, dass sein italienischer Kollege in der Generalprobe Don José singen wird, war er wütend. Wer in der Generalprobe auf der Bühne steht, tut dies auch in der Premiere. Das ist ein altes Gesetz. Noch 5 Minuten, Christine drückt die Hand ihres Freundes. Ich muss jetzt gehen. Denke daran, alles wird gut, du wirst sehen. Christine steht auf und verlässt die Kantine. Bertram bleibt sitzen. Er ist erstaunt, dass er so ruhig ist. Die Generalprobe, die wie eine normale Vorstellung ohne Unterbrechungen durch den Regisseur oder den Dirigenten abläuft, beginnt. Nach einer Viertelstunde verlässt Bertram die Kantine. Er geht in seine Garderobe. Er möchte nicht im Zuschauerraum sitzen. Er will allein sein. Über den Lautsprecher verfolgt er das Geschehen auf der Bühne. Er singt leise mit und beobachtet sich dabei im Spiegel. 22.30 Uhr. Die Aufführung nähert sich dem Ende. Ein Platz in Sevilla vor der Stierkampfarena. Escamillo, der berühmte Stierkämpfer, geht auf die Arena zu. Neben ihm befindet sich Carmen. Eine Freundin warnt sie vor José. Sie beachtet die Warnung nicht. Alle ziehen in die Arena ein. Carmen bleibt mit José auf dem Platz vor der Arena zurück. José liebt Carmen immer noch, doch sie liebt ihn nicht mehr. Ihre neue Liebe heißt Escamillo. Carmen weigert sich, zu José zurückzukehren und ein neues Leben mit ihm zu beginnen. Sie will an ihrer Freiheit festhalten. Carmen wirft José den Ring, den er ihr einst schenkte, vor die Füße. Bertram hört nur noch halb zu. Er denkt die ganze Zeit an den Satz, den Christine in der Kantine sagte: Alles wird gut, du wirst sehen. Was meinte sie damit? Was könnte sie schon tun, damit er, Bertram, in der Premiere singt? Sie hat doch nicht etwa die Absicht. Bertram kann den Gedanken nicht zu Ende denken. Ein Schrei des Entsetzens dringt durch den Lautsprecher. Dann folgt Stille. Absolute Stille. Bertram springt auf und läuft Richtung Bühne. Er traut seinen Augen nicht. Giuseppe Di Rossi, der eben noch Carmen töten wollte, liegt auf dem Boden, erschlagen von einem Scheinwerfer, der aus 15 Metern Höhe von der Decke direkt auf ihn gefallen ist. Alles wird gut? Bertram wird schlecht. Kapitel 12. 21. September. Patrick Reich, der mit vielen anderen Zuschauern an der öffentlichen Generalprobe teilnahm, ist erschüttert. Auf alles war er gefasst, mit allem hatte er gerechnet, nicht aber mit einem Mord auf offener Bühne. Er muss sich selbst eingestehen, dass er in der Analyse seiner Beobachtungen total falsch gelegen hatte. Patrick informiert sofort seinen Freund, Kriminalhauptkommissar Richard Tauber. Wenige Minuten später erscheint dieser mit seiner Mannschaft am Unglücksort. Gerichtsmediziner, Spurensicherung und Polizisten, die an Ein- und Ausgängen dafür sorgen, dass niemand das Theater betritt oder verlässt. Richard Tauber interessiert sich besonders für die Personen, die für Technik und Requisite verantwortlich sind. Ein Mitarbeiter, der die Garderobe von Giuseppe Di Rossi untersucht hat, gibt seinem Chef einen Brief, den er in der Schublade gefunden hat. Der Kommissar liest den Brief. Er enthält eine große, leidenschaftliche Liebeserklärung von Clara Fall an ihren Geliebten Giuseppe. Liebe bis in den Tod. Richard bittet Patrick zu sich. Kannst du mir etwas über das Verhältnis zwischen Clara Fall und Giuseppe sagen? Vielsagend blickt Patrick seinen Freund an, der sofort versteht. Tauber lässt Clara Fall zu sich kommen. Frau Fall, kennen Sie diesen Brief? Darf ich bitte sehen? Natürlich. Ist das, Frau Fall, Ihre Handschrift? Clara Fall lässt sich mit der Antwort Zeit. Möglich, obwohl... Sagen Sie mir, wann Sie diesen Brief geschrieben haben. Keine Reaktion. Lesen Sie bitte das Datum laut vor. Wortlos gibt Clara Fall dem Kommissar den Brief zurück. Sie beginnt zu weinen. Zuerst leise, dann immer lauter. Ihr ganzer Körper gerät in Bewegung. Richard Tauber gibt ihr Zeit. Er weiß aus Erfahrung, bald wird er die Wahrheit erfahren. Nach einigen Minuten beruhigt sich Clara. Mit einem Taschentuch, einem Geschenk ihres Geliebten, wischt sie ihre Tränen ab. Sie wirkt erleichtert. In kurzen Sätzen sagt sie mit leiser, aber fester Stimme: Giuseppe war der Mann meines Lebens. Wir liebten uns. Wir träumten von einer gemeinsamen Zukunft. Ich hätte alles für ihn getan, wirklich alles. Und dann der Schock. Er wollte zurück zu seiner Frau. Für immer. Seine Liebe, seine Treue schwüre, alles Lügen. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ohne ihn wollte ich nicht weiterleben. Eine andere Frau außer mir an seiner Seite? Nie und nimmer. Ja, es stimmt, es war für mich sehr leicht, den Scheinwerfer so zu manipulieren, dass er zur richtigen Zeit herunterfiel. Ich bereue nichts. Frau Fall, stehen Sie bitte auf, ich nehme Sie vorläufig wegen Mordes fest, begangen an Giuseppe Di Rossi. 22. September. Die Premiere verlief ohne Zwischenfälle. Bertram Biziös wurde gefeiert. Patrick Reich hat darauf verzichtet, Frau Bezauber eine Rechnung zu schicken.